إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، der Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Der Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Und wir machen weiter mit der Erklärung von Subul al-Salam, das Ziel von Bulugh al-Maram. Und wir sind bei vierten Kapitel von dem Buch von Ar-Rajah, Heirat oder Scheidung rückgängig zu machen. Und das ist im Buch von Scheidung, im Buch von Heirat. Und wir sind bei Hadith 1043. Babu al-Rida'i aw al-Rada'a. Al-Rada'a aw al-Rida'a, genau, sahih. Wa huwa min al-Rada'a. An Aisha radiyallahu anha qalat. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. لا تحرم المصة ولا المصتان. أخرجه مسلم. لا تحرم المصة ولا المصتان. المصة الواحد والواحدة من المص، وهو أخذ اليسير، أخذ اليسير من الشيء، وهو في مص ثدي الأم، يعني الطفل يمس الرضيع، يرضع من أمه، فإذا رضع من أخرى مرة أو مرتين، يعني مص مصة أو مصتان، فهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم. ما معنى لا تحرم؟ أي لا تجعل هذا الطفل، سواء إذا كان بنت أو إذا كان أنثى أو ذكر، لا تجعله أخا أو أختا للآخر، لأنه ما يصبح إخوة في بالرضاعة. واختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال كثيرة تختصر بثلاث. قالوا القول الأول أن الثلاث فصاعدا تحرم. الثلاث يعني إذا مص ثلاث مصات من ثدي المرأة فتحرم، لحديث أيضا مسلم لا تحرم الإملاجة أو الإملاجتان. الإملاجة هو المص أيضا. والقول الثاني، القول الثاني وهو قول جماعة من السلف والخلف، قيل أن قليل الرضاع وكثيره يحرم. ويروى عن علي وابن عباس وآخرين من السلف، وهو مذهب الهادوية والأحناف ومالك، وقالوا حد الرضاع ما وصل الجوف بنفسه. وأتوا بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، قال الرضاع عام، أطلق عفوا مطلق، ما قال مثلا رضع كذا رضع كذا بس. والحديث الآخر حديث عقبة وسيأتي، قال النبي صلى الله عليه وسلم له: كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ فقال: أرضعتكما. فما استفصل في عدد الرضعات، ولكن بارك الله فيكم اضطربت أقوال أهل هذا القول ماذا يعنون بالرضعة هنا، ماذا يعنون. والقول الثالث: إنها لا تحرم إلا خمس رضعات. وقول ابن مسعود وابن الزبير والشافعي ورواية عن أحمد، واستدلوا بحديث عائشة وهو نص في الخمس، وكذلك بحديث سهلة أنها أرضعت خمس رضعات. فهذا بارك الله فيكم هذا هو الصحيح، القول الأخير، القول الأخير. لذلك خمس رضعات كانت عشرة وثم نسخت إلى خمس مشبعات. أما هذه مصة أو مصتان ما تعتبر، إنما تكون رضعة مشبعة خمس، والله تعالى أعلى وأعلم. كابيتل فون شتلن، شتلن. عائشة رضي الله عليها زاكت لقزنت الله صلى الله عليه وسلم زاكت wenn der Säugling einmal saugt von Brust der Mutter, dann zwei Säuglinge, könnte man sagen, saugen. Zwei Schluck, zwei Schlücke oder Züge, könnte man sagen, oder ein Zug oder zwei Züge machen nicht das Säugling verboten für das andere. Was bedeutet das, machen das nicht verboten für die anderen? Das wird zum Beispiel ein Mädchen und ein Junge, ein Mädchen und ein Junge werden von der gleichen Mutter stillt. Das Mädchen ist von einer anderen Mutter. Und die werden zwei Nachbarn, zwei Familien. Und haben beide kleine Säuglinge. Und das Mädchen wird gestillt von der gleichen Mutter von dem Jungen. Wenn das ein Schluck ist, oder zwei Schlücke oder Zug und zwei oder zwei Züge, dann das Hadith ist bei Muslim. Und wir müssen natürlich das erklären, weil auf Deutsch, da wirst du sozusagen, es ist nicht verboten durch einen Schluck oder zwei Schlücke. Was würde man verstehen unter dem Hadith? Und zwar nochmal, das bedeutet, wenn das Baby schluckt einmal oder zweimal, das ist nicht ein Grund, dass man sagt, diese beiden sind Geschwister, oder die sind Milchgeschwister. Und das heißt bei Imam Muslim. Deshalb haben wir ja verschiedene Ansichten oder verschiedene Meinungen der Gelehrten des Islam bezüglich Milchgeschwister. Das erste ist, wenn ein Baby drei Züge von der Mutter gestillt worden ist, dann ist das genug. Und die haben gesagt, weil der Prophet sagte, ein Zug oder zwei Züge, ein Schluck oder zwei Schlücke oder ein Mahlzeit oder zwei Mahlzeiten machen das Kind nicht verboten, das wird nicht mit Geschwister. Deshalb sagen sie, ein oder zwei geht nicht, ab drei dann. Aber natürlich, barakallahu fikum, man könnte es so verstehen, aber wir haben eine Regel im Islam, und zwar, dass man alle Hadithe kombiniert und nicht nur ein Hadith nimmt und die anderen vergisst. Die zweite Ansicht ist von vielen Gelehrten von السلف oder الخلف. Wir haben gesagt, ob wenig gestellt worden ist oder viel, das ist das Gleiche. Solange ist ein, sozusagen, so, solange eine Mutter zwei Kinder gestillt hat, dann sind sie Milchgeschwister geworden. Und das ist die Aussage von Al-Hadawiyya, einige von Hanaf und Malik. Und natürlich diese Leute, das wird diese Gelehrten auch, die haben unterschiedliche Ansichten. Was bedeutet hier Mahlzeit? Was bedeutet stillen? Was bedeutet Schluck oder zwei Schluck? Was bedeutet wenig oder mehr? Was ist genau hier gemeint? Einige sagen, etwas, was ein Fasten da satt macht. Etwas, was ein Fasten da satt macht. Andere sagen was anderes. Aber es gibt kein, da kann man nicht, barakallahu fikum, klar hier definieren, was sie gemeint haben. Was ist ihr Beweis? Ihr Beweis ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, was verboten durch Verwandtschaft ist, also zu heiraten, ist es auch verboten durch Stillen. Der Prophet sagt, durch Stillen. Der hat nicht gesagt, ein Schluck, zwei Schlücke, ein Mahlzeit, zwei Mahlzeiten, fünf Mahlzeiten. Der hat nicht gesagt. Und zweitens, die sagen, Hadith Uqba, und ein Mann hat eine Frau geheiratet, und dann kam eine Frau zu ihm, dazu sagt, ja, wieso heiratest du sie? Und ich habe euch beide gestillt. Dann ging er zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ihm, verlass sie. Nimm eine andere. Und er hat sie verlassen. Und deshalb sagte ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als ihm gesagt hat, ja, sie hat behauptet, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ja, sie hat euch aber gestillt. Sie hat euch aber gestillt. Und er hat nicht gesagt, jetzt, der Prophet sagte hier nicht, wie viel Mal, 5, 7, 10, 20. Er hat nicht gesagt. Und die dritte Ansicht ist, barakallahu fikum, was natürlich mit Beweis verbunden ist, was klar ist, deutlich ist. Und zwar, Aisha radhiyallahu anha sagte, fünf Mahlzeiten, und dass das Baby satt wird. Das ist Grund für Verbot. Das ist Verheiratsverbot. Sonst nicht. Und Hadith Sahla bin Suhail auch das gleiche, fünf Mahlzeiten. Und wenn man jetzt diese Hadithe alle merkt, einmal Schluck und zwei Schlucke, einmal wenig oder viel und einmal Hadith Aisha. Hadith Aisha ist doch deutlich. Deutlich. Jetzt sagt fünf. Das waren zehn, dann waren sie fünf. Und so, und das ist die Aussage von Aisha radhiyallahu anha, von Mas'ud und Ibn Zubair und Ash-Shafi'i und eine Aussage von Imam Ahmed. Und das ist eigentlich die stärkste Ansicht, wallahu ta'ala ala wa alam, weil das die anderen beinhaltet. Weil das die anderen beinhaltet. Das ist deutlicher. Obwohl man von den anderen auch etwas anderes interpretieren kann. Aber hier ist deutlicher von Aisha. والله تعالى على وعلم. وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة فإن الرضاعة من المجاعة. الحديث في قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة, طبعا الحديث عند البخاري ومسلم, النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فوجد عندها رجلا فكأنه تغير وجهه صلى الله عليه وسلم وكره ذلك, فقالت إنه أخي, فقال انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة, يعني تحققنا في أمر الرضاع, يعني هل هذا الرضاع صحيح هو مقدار الإرضاع, لأنه معناه أن الذي إذا جاع كان طعامه الذي يشبعه اللبن الحليب, من الرضع. يعني الرضاع يكون لما يكون المولود أو الطفل بلغ إلى السنتين من العمر، فهنا يكون الرضاع. الرضاع يكون، وفي رواية أخرى من حديث ابن مسعود: لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم، يعني قوى العظم وأنبت اللحم، يعني لسه طفل صغير. وفي حديث أم سلامة: لا يحرم أو يحرم أو لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، يعني أمعاء الطفل، بحيث أنه سحبها وكان لسه طفل يعتمد على رضيع، يعني يعتمد على طعامه وشرابه. إذن بارك الله فيكم، يجب أن يتحقق من هذه المسألة. بارك الله فيكم، عائشة رضي الله عليها برستة أغ دقزنت الله صلى الله عليه وسلم زاكت من مس بروفن بتزيغلي مش جشفستا weil nämlich stillen kommt dadurch, dass das Baby noch säuglich ist bis 2 Jahre und dass das Baby seine Hauptmahlzeit Milch ist. Deshalb sagt er Al-Maja'. Das heißt, was dieses Baby zum oder satt macht, ist Milch. Ist, und das ist Ar-Rada'a. Das ist das bei Bukhari Muslim, das ist, wenn das Baby Hunger hat, wird gestillt, dann wird er satt, wird das Baby satt. Und das ist Ar-Rada'a in diesem Zusammenhang. Was ist bezüglich dieser Geschichte? Aisha radhiyallahu anha erzählte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihr kam und es gab einen Mann bei ihr, einen Mann. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das angeschaut. Und da hat sie gemerkt, dass sein Gesicht sich verändert hat, als ob er das nicht gemocht hat. Da hat sie ihm gesagt: Wer ist mein Bruder? Er ist mein Bruder. Milch. Bruder ist er. Dann sagte der Prophet, man sollte prüfen. Man sollte prüfen diesbezüglich, nämlich Ar-Rada ist in dieser Zeit, wenn das Baby seine Hauptmahlzeit sozusagen von Milch ist oder durch Milch ist. Natürlich, barakallahu fikum, das ist wichtig, bitte im Kopf behalten, weil danach kommt ein Hadith, was sehr natürlich problematisch scheint. Und zwar hier sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam deutlich: Stillzeit ist, wenn das Baby noch sozusagen in diesem Zeitalter ist, das wird in der Zeit von 2 Jahren, weil Stillzeit ist in dieser Zeit, sagte Ar-Rada'a, das wird diese Milchgeschwister, ist in der Zeit, dass die Knochen härter werden und das Fleisch sich vermehrt. Und das ist durch Milch. Und was natürlich auch, wenn das Baby das saugt, dass es sein Därme satt, besättigt oder satt macht. Das heißt, barakallahu fikum, laut dieser Überlieferung kann man verstehen, kann man sagen, man sollte prüfen, wie viel Mal wurde gestillt, wer hat gestillt und so weiter. Zweitens, diese Stillzeit sollte in der Zeit sein, in der das Baby die Hauptnahrung Milch ist. Die Nahrung des Babys Milch ist. Und jetzt kommt die nächste Überlieferung und bitte langsam. وعن عائشة قالت: جاءت سهلة بنت سهيل فقالت: يا رسول الله، إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال فقال أرضعيه تحرمي عليه رواه مسلم. سالم ما قلنا لك شوي شوي سالم بلغ مبلغ الرجال ويدخل عليها ها فقال أرضعيه في رواية وفي سنن أبي داود فأرضعيه خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة. بارك الله فيكم. أبو حذيفة رضي الله عليه تبنى سالما وزوجه يعني سالم زوجته. وكان سالم مولى امرأة من الأنصار فلما أنزل الله ادعوهم لآبائهم كان من له أب معروف نسب إلى أبيه ومن لا أب له معروف كلا وأخا في الدين. فعند ذلك جاءت سهلة تذكر ما نصه الحديث في الكتاب يعني هنا اللي هو يا رسول الله أن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا. هي كانت تربي على أساس ابنة ربته ابنة تبنى فأنزل الله ادعوهم لآبائهم فقاتلوا هذا مبلغ الرجال. ماذا فعلنا؟ فقال لا أرضي. وقد اختلف السلف في ذلك المسألة في خلاف. فذهبت عائشة إلى ثبوت حكم التحريم وإن كان وضع بالغا عاقلا. وغير عائشة ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين الفقهاء إلى أنه لا يحرم من الرضاع أو يحرم من الرضاع وإنما اختلفوا في تحديد الصغر. فالجمهور قالوا مهما كان في الحولين فإن رضاعه يحرم ولا يحرم ما كان بعدهما مستدلين قوله تعالى حولين أراد أن يتم الرضاع. وقال الجماعة الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام قبل فطمه أمه ولم يقدروه بزمان. واستدل الجمهور بحديث إنما الرضاعة من مجاعة. فاستدلوا بهذا الحديث. أما عائشة فأخذت الحديث عام. أما أم سلمة رضي الله عليها فقالت ما نراه إلا خاصا بسالم وما ندري لعله رخصه لسالم رخصة لسالم يعني فقط سالم. أو قالت أم سلمة منسوخ. أما عائشة فقالت لا لكان النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا. قالت لها عائشة أما لك في رسول الله أسوة حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها فلو كان خاصا لا بين النبي صلى الله عليه وسلم خصوصيته. طبعا سهلة قالت له يا رسول الله كيف أرضعه وهو الرجل الكبير. استنكرت لرضاع الكبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه. وهذا يعني كأنها تعرف هي أنه الكبير ما يرضى لأنه الرضاعة من المجاعة. وهناك من أهل العلم من يقول أن هذا الأمر عام في الذي وضعه في الذي وضعه مثل وضع سالم امرأة ربت ابن وكبر هذا الابن عندها هو ليس محرم بالنسبة لها فترضعه حتى يصير محرم خمس رضعات. طيب كيف ترضعه؟ اختلف أهل العلم في هذا. منهم من يقول أن ترضعه رضاع. طيب هو كبير شلون ترضعه؟ ومنهم من يقول في طبقات من سعد أنها وضعت له الحليب في إناء فشربه يعني ما رضع مباشرة. طبعا تبور بعض أهل الضلال خاصة الشيعة وغيرهم من أعداء السنة النبي صلى الله عليه وسلم يطعنون في مثل هذا الأمر، ويطعنون في عائشة، ويطعنون في أهل العلم لهذا الأمر. والمسألة هي فقهية بحتة، مسألة فقهية فيها أحاديث، ويجب أن توضع في ميزان الفقه. فإذا كان الحديث ضعيف قلنا بضعفه وانتهى الأمر، أما إذا كان الحديث صحيح ضعفه على عقولنا. يعني واحد يقول لك كيف يعقل، سبحان الله، كيف يعقل أن عيسى عليه السلام أتى من غير أب؟ وكيف يعقل أن آدم ما له أب وما له أم؟ وكيف يعقل أن أن أن أن أن موسى عليه السلام رمى العصا فصارت حية؟ وكيف يعقل أن عيسى كان يبرئ الأكمى والأبرص بإذن الله؟ وكيف يعقل وكيف يعقل؟ هذا الكلام كيف يعقل؟ ما ينفعنا. هذا الكلام ما ينفعنا، بارك الله فيكم، هذا الكلام ما ينفع يعقل ويعقل. إنما إذا عندنا حديث وصحيح فما نستطيع يا أخوة بمجرد آرائنا أن نرد هذا الحديث. تبيوا لهذه المسألة في يومهم، على كل المسألة في اختلاف من أهل العلم. هل لا يعني مثل اليوم هناك من يستهزئ بمثل هذا الحديث، أو هناك من توسع فيه، حتى أن بعض في واحد قبل فترة قال الموظفة ترضع زميلها في العمل حتى يصير محرم، فهذا أيضا يعني هذا صار استهزاء. فالإنسان ينتبه لا هذا ولا هذا، إنما يضبط المسألة. فالمسألة يعني الغالب أنها في الذي حكمه حكم سالم، وإلا كانت لسالم فقط وخلاص، الله أعلم. ولكن الأصل أن الرضاعة تكون في الحولين، الله أعلم. بارك الله فيكم. يتكم تيزي بليفرم ومبت إيمان إشبايس تسيزي بليفرم زي بروبلماتيش إست ومتسفيل اللويتة تسنيش فيشتين لأغدن. أما bevor ich das erzähle, sage, wir müssen eine Regel verstehen. Wenn wir eine Überlieferung in der Religion haben, erstmal prüfen wir, ob die Überlieferung authentisch ist. Wenn die Überlieferung authentisch ist, dann prüfen wir den Inhalt. Und wenn der Inhalt auch in Ordnung ist, dann können wir nicht einfach eine Überlieferung sozusagen zurückweisen, weil das für uns komisch ist. Weil wenn wir von komisch und wenn wir denken, das geht nicht, das können wir nicht begreifen, dann werden wir so Isa a.s. nicht mehr annehmen, weil Isa a.s. ohne Vater war. Und wir werden auch viele Sachen, die wir als Wunder in der Religion haben, nicht mehr annehmen. Zum Beispiel, der Prophet hat gesprochen und es gab ein Baum und dieser Baum hat geweint. Es gab einen Stein, der den Propheten Sallallahu begrüßt hat. Und es gab noch andere Wunder, die authentisch sind. Ich rede nicht jetzt von etwas, was gelogen ist oder erfunden ist. Ich rede von authentischen Überlieferungen. Deshalb, barakallahu fikum, dass man immer nur denkt, ja, was mit meinem Verstand oder mit meinem Gehirn übereinstimmt, nehme ich an. Und was nicht, dann nehme ich nicht. Das geht nicht in diesem Zusammenhang. Und aufpassen. Diese Überlieferung haben einige von Schia und von Leuten, die gegen die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sind, die gegen die Überlieferungen sind, die haben solche Überlieferung als Zielscheibe genommen, damit sie die Leute in die Irre führen und damit sie gegen Sahih al-Bukhari und Sahih Muslim und die authentischen Überlieferer und Überlieferungen vorgehen. So, aufpassen bitte, und wir müssen jede Überlieferung, die wir haben, so verstehen und versuchen so zu interpretieren, dass das mit den allgemeinen Regeln des Islam zu vereinbaren ist und nicht, dass wir einfach nicht ablehnen oder einfach nicht annehmen, weil nur unser Verstand damit nicht klar kommt. Aufpassen. Als erstmal als Vorwort für diese Überlieferung. Und zwar Aisha radiallahu anha erzählte, das Hadith ist in Sahih Muslim und bei Abu Dawud. Aisha radiallahu anha erzählte, Sahla bint Suhail kam zu unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sie sagte, O Gesandter Allah, Salim, der Diener von Abu Hudhayfa, der ist mit uns zu Hause und der ist ein Mann geworden. Vidi mena. Der Prophet sallam sagte, still ihn, dann wird er für dich verboten. Pass auf hier, wo das Problem ist. Das Problem ist, Salem ist ein Mann geworden. Und sie ist eine Frau. Und Salem war bei ihr zu Hause. Die kam, ja, Salem kommt zu uns nach Hause. Und der ist zwischen uns. Und der ist ein Mann geworden. Was soll ich machen? Der Prophet sagte, still ihn. Dann wird er, sozusagen dein Sohn, Milchsohn, und dann ist er dir verboten, der kann mit dir bleiben. Was ist die Geschichte von Salem? Salem, barakallahu fikum, wurde adoptiert von Abu Hudayfa. Adoptiert. Und als Salem dann, als Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat, Adoption ist im Islam verboten, das bedeutet, als Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt, ud'uhum li abaihim, nehmt sie nach ihren Vätern, dann ist Salem nicht mehr der Sohn von Abu Hudayfa. Und Salem war ein junger Mann geworden. Dann kam die Frau Sahla, weil das nicht geht. Die hat den Propheten sallam danach gefragt. Der Prophet sagte hier, still ihn fünfmal. Fünfmal. Und dann wird er Mahram für dich. Das wird der ist für dich verboten. Was sollen wir mit dieser Überlieferung machen? Einige Gelehrten haben gesagt, diese Überlieferung wird nicht so angenommen, weil das aufgehoben worden ist. Andere haben gesagt, wie Aisha, der gesagt, doch, diese Überlieferung, der Prophet hat das gemacht. Und die hat, wenn jemand die gleiche Situation wie Salem gehabt hat, dann hat Aisha ihnen gesagt, mach das Gleiche. Und Salama, radwallahu alaiha, hat gesagt, diese Überlieferung ist speziell für Salem. Oder dieses Ereignis ist spezifisch für Salem. Oder das war eine Ausnahme nur für ihn. Aisha sagte ihr, wo ist dein Beweis, dass es eine Ausnahme war? Und wo ist dein Beweis, dass es nur spezifisch für Salem war? Der Prophet soll, dem Propheten musst du folgen und als Vorbild nehmen. Und der Prophet hat das gesagt. Deshalb Aisha war hier stärker in der Argumentation. Andere Gelehrten sagen, das geht nicht, weil eigentlich Salem ein Mann, ein junger Mann geworden ist. Und der Prophet sallam sagte, Stillzeit ist, wenn das Kind die Hauptmahlzeit Milch hat. Und Salem ist ein erwachsener Mann, das geht nicht. So haben sie gesagt, das war vor Hijab. Und das war anders und das wurde aufgehoben. Aber das alles ist nicht, da kann man das nicht als richtige Interpretation sagen. Deshalb sagen die meisten Gelehrten, aufpassen, von Sahaba, von Tabi'in, von Fuqaha, die sagen, eigentlich Milchgeschwister ist nur der Zeit von diesen 2 Jahren. Die meisten. Einige aber sehen das authentisch und einige sagen, das gilt nur für eine Situation wie Salem. Das heißt, angenommen, du hast ein Kind aufgenommen, du hast ihn groß erzogen und ist bei dir, oder du hast ein Kind adoptiert. Angenommen, du warst kein Moslem. Pass auf, du warst kein Moslem. Oder jemand war kein Moslem. Und er hat ein Kind adoptiert oder groß erzogen. Und dann wird dieser Mann und seine Frau Muslim. Und das Kind vielleicht auch. Ja, was soll sie jetzt? Was soll die Frau machen? Sie soll Hijab haben vor diesem Mann. Sie kann nicht mit ihm bleiben. Dann sagen die Gelehrten, so in einem Fall, sie kann ihn stellen wie Salem. Ja, aber wie stellen? Heißt das, dass er direkt von ihr Brust nimmt? Oder heißt das, dass sie ihn das saugt und in ein Gefäß tut und er trinkt davon? Es gibt eine Überlieferung bei Ibn Sa'ad in al-Tabaqat, dass Sahla das gemacht hat. Der hat das Milch gepumpt, die Milch gepumpt in ein Gefäß, und dann hat er das fünfmal getrunken. Die hat ihm fünf Gefäße gegeben, er hat das getrunken, und dann war er ihr Kind von Arada. Auf jeden Fall, barakallahu fikum, solange wir keinen Beweis haben, dass das spezifisch für Salem war, solange wir keinen Beweis haben, dass er aufgehoben war, solange wir keinen Beweis haben, das war davor und danach war anders, dann bleibt die Regel, solange wir eine Überlieferung haben, die authentisch ist, dann kann man das verwenden, aber nicht, dass man wie die Person, es gab vor ungefähr ein Jahr eine große Diskussion, ein aus Ägypten, der hat gesagt, wenn eine Sekretärin mit einem Mann arbeitet oder die Arbeitskollegin, dann sollen sie ihn stillen und so weiter. Ich meine, das ist übertrieben. Das ist sozusagen lächerlich geworden. Deshalb, barakallahu fikum, nicht von den Leuten sein, die Überlieferungen, die authentischen Überlieferungen einfach zurückweisen, weil das mit ihnen, mit ihrem Verstand, wenn sie Verstand hätten, nicht zu vereinbaren ist. Und nicht von den Leuten sein, die übertreiben oder untertreiben in so einem Fall. Und das bleibt, ich meine, das ist heutzutage sehr schwer, sowas zu machen. Aber es gibt diese Überlieferung. Natürlich, es gibt auch einen starken, sehr starken Beweis, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, Stillzeit in der Zeit, dass das Kind oder Baby das meiste oder das gesättigte Essen von oder Nahrung für das Baby Milch ist. Und hier das anders. Deshalb, man kann hier davon ausgehen, dass es so, es gibt Spezifität in so einem Fall. Aber inwiefern? Natürlich, solche Themen sollte man heutzutage nicht viel diskutieren, außer für diejenigen, die diese spezielle Lage haben. Wallahu ta'ala ala wa'ala. وعنها أن أفلح أخا أبي القيس القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب قالت فأبيت أن آذن له فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته فأمرني أن آذن له علي وقال إنه عمك متفق عليه بارك الله فيكم أفلح أخ أبي القعيس وزوجة أبي القعيس أرضعت عائشة، فهمتم؟ فدخل أخوه، يعني بيكون عمها أخوه، فأراد يستأذن عليها بعد الحجاب، بعد أن نزل الله سبحانه وتعالى الحجاب فرض الحجاب، فعائشة أبت، قلت له لا، فقال كيف وأنا عملك؟ قالت له طيب أنت اللي ما المرأة اللي أرضعتني مو الزوج، يعني مو أبو القعيس هو اللي أرضعني إنما المرأة. فذلك اختلف أهل العلم في هذا، منهم من قال أنه الأصل هو المرأة، يعني فقط المرأة، ولكن بارك الله فيكم الصحيح أنه يثبت الرضاع للرجل كذلك ويسمى صاحب اللبن لأنه هو زوج المرأة، وتسري عليه أحكام كأنه أبوها، يعني أخوه ابنه أبوه لا يجوز له أن يتزوجها، صاروا محارم كلهم، سبحان الله، كلهم يصيروا ما حارم، بارك الله فيكم. فلذلك الذين قالوا أن الآية تعارض الحديث أو الحديث يعارض الآية ما فيه معارضة، فذلك يبقى الأمر هذا كما هو، والله تعالى على وعلم. بارك الله فيكم. عائشة hat überliefert, dass sie gesagt, der Bruder von Abi al-Qu'ais, der Bruder von Abi al-Qu'ais kam zu mir, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala befohlen hat, dass die Frauen sich bedecken müssen. Und er wollte zu mir. Ich habe ihm gesagt, nein, du darfst nicht. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam, ich habe ihm das erzählt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat mir befohlen, dass ich ihm erlaube, dass er zu mir kommt. Und er sagte mir, der ist dein Onkel. Und passt auf, wenn man diese Überlieferung so übersetzt oder so liest und man hat die Geschichte nicht, dann wird man total falsch verstehen. Auf einmal, dann, was ist die Geschichte hier? Man muss das verstehen, weil die Gelehrten damals, die haben bestimmte Hadithe gekürzt. Und hier, der bringt uns nur, was er will. Das heißt, der bringt uns den Beweis. Deshalb bitte, wenn man eine Überlieferung hat, dann muss man das richtig verstehen, richtig lesen, richtig genau wissen, wie die Überlieferung ist. Und nicht einfach ein Wort nehmen von rechts, links und dann denkt man, dass man alles verstanden hat. Aufpassen. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Wie diese Geschichte. Schaut mal, wenn wir jetzt übersetzen. Aflach, Aflach heißt er. Der Bruder von Abu Qais kam zu mir, der hat mich um Erlaubnis gebeten, dass er zu mir kommt, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala uns mit Hijab befohlen hat. Ich habe abgelehnt, dass er, ich habe ihm das nicht erlaubt. Als der Prophet kam, ich habe ihm das erzählt, was ich gemacht habe. Der hat mir befohlen, dass ich ihm erlaube, dass er zu mir kommt. Und er sagte mir, er ist dein Onkel. Er ist dein Onkel. Was hat aber Qais oder Aflach mit Onkel von Aisha zu tun? Und zwar, pass auf. Aisha wurde von der Frau von Abu al-Qu'ais gestillt. Abu al-Qu'ais hat eine Frau. Die Frau hat Aisha gestillt. Und sein Bruder ist so ihr Onkel geworden. Sein Bruder ist ihr Onkel geworden. Und der Bruder kam und wollte Aisha sehen. Weil der ist ihr Onkel geworden durch Milcha. Dann wollte Aisha das nicht. Der Prophet hat gesagt, doch das. Weil Aisha ihm sagte zu Aflach. Der sagte ihr, was machst du? Ich bin doch dein Onkel. Da hat sie gesagt, du hast mich nicht gestillt, sondern die Frau. Und deshalb sagen einige Gelehrten, das ist nur mit der Frau verbunden. Andere Gelehrten und die meisten sowieso im Islam sagen, doch, das ist auch mit dem Mann verbunden. Das heißt, wenn eine Frau ein Mädchen Milch gibt, stillt, dann ist der Mann von der Frau, von der Stillenden, der ist auch Mahram geworden für das Mädchen. Und sein Vater auch, und seine Brüder auch, und seine Kinder. Das heißt, das wird so, dieses Mädchen wird so behandelt, als sie wirklich die Tochter von dieser Familie geworden ist. Genau. Das ist neue Familie sozusagen. وعنها كذلك قالت كان فيما أنزل من القرآن انتبهوا الآن يأتي النص كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فيما يقرأ من القرآن رواه مسلم الحديث رواه مسلم. طبعا الحديث فيه أمر عظيم وهو نسخ اللفظ والمعنى نسخ اللفظ والحكم عفوا نسخ اللفظ والحكم بحديث فسبحان الله لأن النسخ يا أخوة نسخ تلاوة وحكم نسخ تلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة الحكم دون التلاوة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا نسخ التلاوة دون الحكم كالشيخ والشيخة إذا زنيا ونسخ التلاوة والحكم مثلا معا عشر رضعات تبع عائشة على كل إذا بارك الله فيكم كان في أول الأمر عشرة بعدين نسخت إلى خمس وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو فيما يقرأ من القرآن والعمل عليه الله تعالى على بارك الله فيكم. عائشة أخذت يتسيل تهت يتسيل فزبودي في القرآن وده سبودي في القرآن هركزن تسين مالتسايتن شتل مالتسايتن دي كانت سنت في غنسو فبوت das wird Heiratsverbot Milchgeschwister. Dann wurden sie aufgehoben durch fünf. Durch fünf. Und der Prophet starb und man hat das vom Koran gelesen. Und das bei Muslim. Barakallahu fikum, das geht um diese Aufheben im Koran. Das heißt ein Nesch. Es gibt im Koran drei Arten von Nesch. Drei Arten von Aufhoben. Abrogation heißt man. Abrogation. Auf jeden Fall, es gibt einmal das Wortlaut im Koran aufgehoben wird, aber Urteil bleibt. Urteil wird aufgehoben, aber Wortlaut wird bleibt. Und es gibt eine Art, beide bleiben nicht. Beide bleiben nicht. Und das ist hier so eine Art. So eine Art. Und zwar, es wurde aufgehoben, das waren 10, wurde aufgehoben. Und auch laut wird aufgehoben, aber durch Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam haben wir die Bestätigung bekommen. Und das ist der Beweis. Wenn wir eine Überlieferung, die authentisch ist, über den Propheten sallallahu alaihi wasallam haben, dann ist es für uns maßgebend in der Religion. Und das gilt hier. Deshalb die meisten Gelehrten auch nehmen dies, Barakalofikum, und zwar 5 Mahlzeiten machen das Verbot bezüglich Milchgeschwister. Wallahu ta'ala ala. Wa alam. وعن ابن عباس وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ابنة حمزة بارك الله فيكم. قيل النبي صلى الله عليه وسلم لو تزوجتها فقال ما تحلي ما تحلي وأختلف في اسمها أختلف في اسمها. فأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم وحمزة أخوة في الرضاع. حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه عمه وأخوه في الرضاع. ذاك قال ابنة أخي من الرضاع من أخوه بالرضاع. ابنة عمه وابن أخوه بنت ابن عمه وبنت أخوه. رضاعة بنت أخوه وبنت بنت عمه نسبا. فنسبا يجوز له أن يتزوجها. ولكن رضاعة ما يجوز. فلذلك يحرم أو يحرم من النسب ما يحرم بالرضاعة. نعم نسبي. بارك الله فيكم. ابن عباس رضي الله عليه أرسلت من ولت dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Tochter von Hamza bin Abd al-Muttalib, Hamza, heiratet. Der Prophet sagte, es ist mir verboten, sie ist die Tochter von meinem Bruder. Die Tochter von meinem Bruder. Von meinem Milchbruder. Und er sagte, durch Stillen wird das verboten, was durch Verwandtschaft verboten ist. Das wird bezüglich Heirat. Bezüglich Heirat. Barakallahu fikum. Hamza radwallahu alayhi und der Prophet sallallahu alayhi wa sallam, sie waren Milchbrüder. Sie waren Milchbrüder. Und deshalb, die Tochter von Hamza ist, pass auf, verwandtschaftmäßig ist Hamza der Onkel von unserem Propheten und seine Tochter ist die Cousine vom Propheten. Das bedeutet, verwandtschaftsmäßig darf der Prophet sie heiraten. Seine Cousine. Natürlich an die Brüder und Schwestern in Bosnien und diesen Gebieten, bei ihnen ist Katastrophe, dass du deine Cousine heiratest. Bei ihnen ist verboten, sagen sie, obwohl in der Religion erlaubt ist. Deshalb war der Prophet hat seine Cousine geheiratet. Deshalb aufpassen. Auf jeden Fall, die Tochter von Hamza ist nochmal verwandtschaftsmäßig die Cousine vom Propheten. Aber weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit Hamza Brüder sind hier Milchbrüder oder Geschwister. Deshalb hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, die ist meine Nichte. Milchcousine. Ja, Nichte. Nee, die ist die Tochter von meinem Bruder. Ja, okay. Ja. Die ist meine Nichte. Ich darf sie nicht heiraten. Und das ist der Beweis hier, dass das nicht nur für die Frau gilt, sondern dass auch der Mann hier angesehen. Also die ganze Reihe verboten, man, ne? Richtig. Die ganze Reihe, Vater und Sohn. Wa an Umm Salama qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuharrimu min ar-radaa'i illa ma fataqa al-am'a'a wa kana qabla al-fitam. كان قبل الفطام وهذا الذي استدل به أهل العلم على الذين قالوا أنه ما يكون إلا قبل الفطام وعن ابن عباس قال لا رضاع إلا في الحولين ولكن مرفوعا لا يصح إنما موقوف وعن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحمة وهذا يكون في سن الحولين بارك الله فيكم أم سلم رضو الله عليها زاكت لبخوفي صلى الله عليه وسلم زاكت durch stillen wird es nicht verboten außer was die Därme was die Därme erreicht hat, das wird von Milch und dass man satt geworden ist. Und bevor die Frau ihr Baby oder Säugling abstellt. Und das ist klar in diesem Zusammenhang. Das bei At-Tirmidhi und bei Al-Hakim. Ibn Abbas sagte, stellen, das wird Milchgeschwister, ist es nur innerhalb der 2 Jahre Al-Hawlin, laut Koran. Wer stellen will, dann bis 2 Jahre. Aber das ist nicht zum Propheten sallallahu alaihi wasallam aufgehoben. Und Ibn Mas'ud sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, stellen ist nur, wenn die Knochen härter werden und Fleisch vermehrt wird. Und das ist normalerweise in den jüngeren Jahren des Babys, Wallahu ta'ala ala wa ala. Das geht, da haben wir drüber schon gesprochen, diese Hadithe. Brauche ich nicht nochmal, barakallahu fikum, alles zu erklären. Wa an Uqba ibn al-Harith, annahu tazawwaja Umma Yahya bint Abi Ihab, faja'at imra'atun faqalat, inni qad arda'atukuma, fasu'ila an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, faqal, kayfa wa qad qil, fafaraqaha Uqba, فنكحت زوجا غيره أخرجه البخاري أخرجه البخاري عقبة بن الحارث تزوج امرأة بارك الله فيكم تزوجها هو أسلم يوم الفتح رضوان الله عليه وتزوج أم يحيى فأتت امرأة وقالت كيف تزوجها وأنا أرضعتكما فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارقها عقبة خلص تركها وتزوجت غيرها يعني حتى لو كانت تزوجها وعلم بعدها أنه أخوها من الرضاعة يتركها حتى لو كان عندهم أطفال يتركها لابد أنه يفارقها طيب هنا المرأة شاهدت لوحدها والمعلوم عندنا أنه يجب أن يكون أكثر من شاهد فهنا قيل أنه أخذ بعض العلم قال احتياطا ولكن في رواية عند الدارقطني قال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير لك فيها وفي رواية دعها طيب ماذا لو أن هذه المرأة كانت تكذب هل يتحقق الحاكم يتحقق من ذلك الحاكم يتحقق من ذلك الشافعي يرى أنه 4 لازم 4 نساء يشهدن الإمام مالك يرى امرأتان الحنفية يقول لا بد من رجلين أو رجل وامرأتين ولا تكفي شهادة المرضع أما النبي صلى الله عليه وسلم هنا قبل قالوا هذا للضرورة، والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم. عقبة بن الحارث حتى بنت أبي إيهاب كهيقتت در كام أنا فخاو und ihr habt ihm gesagt, wie heiratest du sie und ich habe euch beide gestillt? Der Prophet ﷺ wurde danach gefragt, der hat gesagt, ja, wie? Und man hat das behauptet. Deshalb hat der Prophet ﷺ ihm befohlen, in einer Überlieferung, dass er sie verlässt. Uqba radiallahu alayhi hat sie verlassen und sie einen anderen Mann geheiratet. Und das war Al-Bukhari. Das heißt, Barakallahu fikum, wenn eine Frau und ein Mann gestillt worden sind von einer Frau und sie haben geheiratet und später hat man gewusst, dass sie Milchgeschwister sind, dann müssen sie sich sofort voneinander trennen, wie hier genau gemacht worden ist. Natürlich, die Gelehrten haben unterschiedliche Ansichten. Al-Imam Malik sagt, sie müssen zwei Frauen erstmal bezeugen. Al-Imam Abu Hanifa sagt, ein Mann, zwei Frauen oder zwei Männer. Und aber hier, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat akzeptiert nur von einer Frau. Manche sagen, das ist sozusagen als Sicherheit. Andere sagen, das ist hier Notwendigkeit, weil es keine andere gab und diese Frau hat große Behauptungen gemacht. Wenn sie auch lügt, dann wird sie von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber wer prüft das? Der Richter. Der Richter prüft das, weil wenn sie ihr nicht glauben. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm gesagt, lass sie, und er hat sie verlassen. Und hier hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Zeugnis von einer Frau angenommen. Und deshalb in bestimmten Fällen nimmt man Zeugnis von einer Person. Man braucht nicht zwei oder drei oder fünf Personen. Manchmal braucht vier, manchmal zwei, manchmal eine Person. Wie hier in so einem Fall. Wallahu ta'ala ala wa alam. Wa an Ziyad al-Sahmi qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tustarda' al-hamqa. ولكن هذا رواه أبو داود وهو مرسل والمرسل بارك الله فيكم من الضعيف فأسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منه منكم بارك الله فيكم das letzte für heute زياد السهمي sagte der Prophet صلى الله عليه وسلم hätte verboten dass die Frau die die blöd ist oder dumm ist dass man sie als Stillmutter nimmt. Diese Überlieferung ist nicht authentisch. Nicht authentisch, deshalb lassen wir Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und euch annehmen. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, sallallahu alaihi wa sallam, ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Das nächste Mal reden.